Die Geschichte der Trompete. Die Trompete datiert über 3000 Jahre zurück und man hat sogar Trompeten aus Bronze und Silber in Tutankhamuns Grab in Ägypten gefunden. Diese frühen Trompeten wurden häufig als Signalgeber eingesetzt, entweder für religiöse oder militärische Zwecke. Man kann sagen, dass diese Tradition bis heute fortgesetzt wird, indem ein Signalhorn mit unterschiedlichen Tönen für verschiedene Informationen eingesetzt wird. Im späten Mittelalter und der Renaissance wurde die Metallherstellung wesentlich verbessert und die Trompete wurde immer mehr für musikalische Zwecke eingesetzt. Die Ära des Barock wird oft als das goldene Zeitalter der natürlichen Trompete bezeichnet. In der Klassik und Romantik fiel der Trompete durch die großen Komponisten der Zeit eine eher untergeordnete Rolle zu. Mit Ausnahme des Trompetenkonzerts von Haydn, heute im 21. Jahrhundert ist die Trompete in nahezu jeder Musikform von der Klassik bis hin zu Jazz, Rock, Blues und vielen anderen anzutreffen. Funktionsweise der Trompete. Der Ton entsteht wie bei allen Blechblasinstrumenten nach dem Prinzip der Polsterpfeife, das heißt die Lippenschwingung des Bläsers erzeugt eine stehende Welle im Instrument. Wesentlich ist die oszillierende Luft im Instrument und nicht die Luft, die durch das Instrument geblasen wird. Die Schwierigkeit der Tonerzeugung ist durch die Notwendigkeit bestimmt, die Lippenschwingung des Bläsers exakt mit der schwingenden Luftsäule im Instrument zu dieser stehenden Welle zu synchronisieren. Einsatz der Trompete. Der typische Musikstil für eine Trompete ist neben Klassik, der Jazz sowie seine verwandten Stile Dixieland, Big Band und Swing. Hier nutzen die Musiker und Komponisten die Trompete als Blasinstrument, das wesentlich zum typischen Sound beiträgt. Besonders im klassischen Jazz gibt es viele bekannte Trompeter wie Louis Armstrong, Miles Davis, Wynton Marsalis und auch Clifford Brown. Anders als in der Klassik spielen viele Musiker im Jazz Trompeten mit Dämpfer. Neben dem Jazz ist die Trompete in der Blas- und Marschmusik zu Hause. Sie gehört zu Blaskapellen, Militärmusikzügen und zu Zügen der Volksmusik und sorgt dort für melodische hohe Klänge. Die Trompete hat sich auch ihren Platz in der Popmusik gesichert. Besonders im Funk, Soul und Ska finden sie Verwendung. In diesen Musikrichtungen ist die Trompete meistens Teil eines Bläsersatzes mit Posaune und Tuba.